du nicht, für erste Chance hast du nicht. Sie wollen kein Geld, es regiert die Machete. Spielt einer an Held, gibt's immer Zuckerfette. Keiner weiß, wo sie wollen. Geht tolles Schwadronen. Am Tag sind die Menschen wie ich und du. Der Nacht kommt zu dir, die Kehle zu. Von Mordlos bis